50 languages. 29. 29. Im Restaurant 1. Im Restaurant 1. Ist der Tisch frei? Ist der Tisch frei? Ich möchte bitte die Speisekarte. Ich möchte bitte die Speisekarte. Was können Sie empfehlen? Was können Sie empfehlen? Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Ich hätte gern einen Orangensaft. Ich hätte gern einen Orangensaft. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Mit Zucker bitte. Mit Zucker bitte. Ich möchte einen Tee. Ich möchte einen Tee. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. Ich möchte einen Tee mit Milch. Ich möchte einen Tee mit Milch. Haben Sie Zigaretten? Haben Sie Zigaretten? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Mir fehlt eine Gabel. Mir fehlt eine Gabel. Mir fehlt ein Messer. Mir fehlt ein Messer. Mir fehlt ein Löffel. Mir fehlt ein Löffel.